Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Achim, hier ist Rainer. Morgen ist die Klassenparty. Wir brauchen noch etwas zum Essen und Trinken. Ich bringe Kartoffelsalat. Kannst du Mineralwasser mitbringen? Die Party beginnt um 19 Uhr, aber wir treffen uns um 18 Uhr bei mir. Sei bitte pünktlich. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Achim, hier ist Rainer. Morgen ist die Klassenparty. Wir brauchen noch etwas zum Essen und Trinken. Ich bringe Kartoffelsalat. Kannst du Mineralwasser mitbringen? Die Party beginnt um 19 Uhr, aber wir treffen uns um 18 Uhr bei mir. Sei bitte pünktlich.